15. Abschnitt. Die Asenburg auf Atlantis, der heilige Tempel Gottes, die 12 Stühle der Asen und der heilige Stuhl Gottes mitten im Meere. Der Gipfel des heiligen Berges Gottes mitten im Meer trug die befestigte Burg der Asen, die Asenburg. Ihre Mauern waren sehr hoch und mit Erzplatten und Schildern aus feurig leuchtender Bronze bedeckt. Der Anblick dieser leuchtenden Burg, die an die Sage von der Gralsburg erinnert und inmitten und über der gewaltigen, meerbeherrschenden Stadt thronte, muss ein gewaltiger gewesen sein, weil die Sagen, Überlieferungen und Schriftwerke der ganzen Welt sich damit befassten. Vergleich Hesekiel 27. Inmitten der Burg stand der Palast Valhalla des obersten Asen und ein prachtvoller, dem Allvater geweihter Tempel. Nach den Beschreibungen Platos war dieser Tempel 600 Fuß lang, 300 Fuß breit und entsprechend hoch, die Bauart eigenartig. Die ganzen Außenseiten des Tempels waren mit Silber überzogen, die Zinnen mit Gold. Im Innern war die Decke von Elfenbein. Dort war Gott selbst auf seinem Wagen stehend und 6 Flügelrosse lenkend, so groß, dass er mit dem Haupte die Decke berührte. Ringsum standen 100 Nereiden und Delfine. Für die 12 Asen waren im Tempel 12 Stühle bereit, in ihrer Mitte der Stuhl für den einzigen, unnennbaren Gott, den Allvater. Sein von Gold, Silber und Edelsteinen funkelnder, prachtvoller Stuhl, der Hochsitz, umgeben von den 12 Asenstühlen, wird beschrieben in der Johannes-Offenbarung 4, 2-4, 10, 6-11, 19,4, in Jesaja 6,1, 3,21, 57,15, 4, 2, 5 und 6. Nach der Johannes-Offenbarung 4 saßen um den Stuhl Gottes, der wie ein Regenbogen und wie Smaragd glänzte, 24 Älteste in den bekannten weißen Asenkleidern und mit Kronen auf den Häuptern. Der Stuhl Gottes selbst ruhte auf 4 Tieren, voller Augen, gleich Edelsteine, vorne und hinten. Das erste Tier war gleich einem Löwen, das zweite gleich einem Kalbe, das dritte hatte ein Antlitz wie ein Mensch und das vierte war ein fliegender Adler. Und ein jegliches der 4 Tiere hatte 6 Flügel. Nachahmungen dieser Abbildungen fanden sich in der atlantischen Tochterstadt Babylon am Euphrat, siehe Jesaja 6, 1-2. Eine Abbildung des Stuhles Gottes mit seinen Trägern ist uns auf einem altbabylonischen Siegelzylinder erhalten geblieben. Die Tiere an dem Hochsitz Allvaters sind nichts Auffallendes. Noch zu allen Zeiten versah man die Stühle von Königen mit Tierköpfen und Tierfüßen. Bei den alten Germanen hatten die Sippen und Geschlechter nach uralter Sitte Wappentiere als Sinnbilder ihrer Eigenschaften. Die 4 Tiere am Hochsitz Allvaters sind demnach auch nur als Wappentiere zu deuten. Der Löwe war das Symbol des ägyptischen Gottes Ra, also wohl ursprünglich, da die Götter an die Stelle der Asen traten, das Wappen des Asen Odin, jetzt das Wappen Englands. Als Wappentier der Arier galt der heilige Stier, der den Ariern erst die Kultur des Bodens und den Ackerbau ermöglichte. Stiere und Löwen mit Menschenantlitz als Wappentiere und Totem sollten die Kraft des treffenden Königs und seines Stammes versinnbildlichen, siehe Ebeta, die Erde und unsere Ahnen. Der Adler ist eine Nachbildung des Adlers auf der Weltesche Yggdrasil und war ebenfalls als Wappentier eines Asen, das heißt späteren Gottes. Ein späterer Gott in Ägypten wird mit dem Sperberkopf abgebildet. Der Stuhl und Hochsitz Allvaters in seinem Heiligtum, auf seinem heiligen Berge, war ursprünglich leer. Man machte sich ja von ihm nach uralter arischer Sitte und nach alten arischen Gesetzen weder ein Bildnis noch ein Gleichnis. Er war der Unnennbare, siehe Johannes Offenbarung 14, 9-11. Das alte arische Verbot des Bilderdienstes diente dem ersten der sogenannten 10 Gebote als Vorbild, war also etwa schon Jahrzehntausende vor Moses in Geltung. Von dem Stuhl Gottes im Himmel auf Atlantis spricht auch Psalm 11. Leere Hochsitze haben die Nordarier, die Germanen, dem Allvater auch auf ihren Bergen errichtet in Form von Steinsäulen oder künstlichen Hügeln. Die Kegelstümpfe auf dem Hesselberg bei Wassertrüdingen in Bayern sind keine Sperrforts, wie früher irrtümlicherweise behauptet wurde, sondern Asenthrone, Hochsitze Allvaters. Ebenso sind der Brunhildestuhl in der Pfalz und die drei künstlichen Hügel auf dem Tempelberg von Selzertauen als solche anzusehen und auch gewisse Steinsäulen im Tempel von Stonehenge. Hinter dem Stuhle des Höchsten standen Seraphine. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz und mit 2 flogen sie. Die Sage von Hephaistos berichtet uns, dass er den Asen meisterhafte Schmiedearbeiten und mechanische Kunstwerke, Automaten, zum Teil auf Rädern sich selbst bewegende goldene Dienerinnen lieferte. Solche waren bei den Griechen in Gebrauch. Nachdem Berichte Hesekiel 1 und 10, 7 bis 22 hatten die Cherubim Räder und konnten nebst ihren Flügeln durch ein Automatenwerk gelenkt werden. Sie waren gestaltet wie die Tiere unter dem Himmel. Der erste hatte das Angesicht eines Cherub, der zweite das eines Menschen, der dritte das eines Löwen, der vierte das eines Adlers. Wenn die Cherubime automatisch gingen, so gingen die Räder auch neben ihnen, und wenn die Cherubime ihre Flügel schwangen und sich von der Erde erhoben, so gingen die Räder mit. Hesekiel 10, 9 bis 19. Sollte die Sage von Hephaistos nicht eine geschichtliche Erinnerung an Atlantis sein wie die des Hesekiel? Die Ähnlichkeiten beider Erzählungen sind auffallend. Eine Beschreibung des Tempelinneren auf Asgard und der 4 Cherubim-Automaten enthält auch Hesekiel Kapitel 1 und 3, 13. Es ist recht merkwürdig, dass solche Beschreibungen für heiliges Gotteswort und für Offenbarungen ausgegeben werden.